sind die Leiter hinterher. Da wird doch mit Bettern gebaut, im Winter wird doch Salz geschraubt und euch rot. Da sind die Leiter hinterher. Da wird doch mit Bettern gebaut, im Winter wird doch Salz geschraubt und euch rot. Sascha hat das Auto stets geputzt. Ach, die Ohren sind immer fein gestutzt. Alles ist sauber, alles ist frei. Wenn du nicht auf Verstau kriechen, reise voll vor. Mach mal so, als ob nichts wär. Doch hin am Vorn, du guckst mal schwer. Nachdem, was der Anna alt so hat. Denn du denkst doch, was der so macht, dann voll vor. Minister sagt, so ist Abrüstung noch vorhanden. Solange im Garten ist kein Gau passiert, darfst du ganz so weiter wie gespielt, das war ich wohl. Danke.